Und ich halte die Waffe genau senkrecht hoch und sehe mit offenem Mund der Kugel hinterher. Ich sehe sie steigen und steigen. Ich sehe sie immer kleiner und kleiner und fast unsichtbar werden im tiefdunklen blauen Himmel, bevor sie sich aus dem Verschwundensein wieder materialisiert und zu fallen beginnt. Millimeter genau. Zurück in den Lauf der Waffe. Sie hörten Bilder deiner großen Liebe, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Herrndorf. Isa Schmidt, Sandra Hüller. Chick Sandro Taschuri. Mike Klingenberg, Moritz Bossmann. Regie Tom Schneider. Eine Produktion von Roof Music in Kooperation mit dem Theater Neumarkt Zürich 2018. Sie finden diese Produktion in der ARD Audiothek. Das nächste Hörspiel gibt es am Sonnabend auf NDR Info um 21.05 Uhr. Den ersten Teil des Kriminalhörspiels Der Geschichtenerzähler mit dem in diesem Jahr verstorbenen Schauspieler Bruno Ganz.